Shit, Sanimus, KD Beats, yeah. Karim. Ich bin gewohnt, diese Blicke zu kassieren. Gewohnt, all die Stiche zu kaschieren. Mein Gewissen ist ruiniert. Bei Menschen, die niemals teilen, wenn sie an der Klippe hängen. So viele wie möglich mit sich in die Tiefe reißen. Hier, wo jeder, der dir jemals einen Gefallen tat, ständig dran erinnert, dass er dir mal einen Gefallen tat. Wenn du zu nett bist, dich umdreht und allen sagt, was für ein Fisch du seist, so block ich alles ab. Also red nicht, du hast nicht die Sorgen. War's nicht an Ort, wo ich war, denn ich worte nach und eure Worte. Worte sind Gift, so als wäre in eurem Scheißhals diese Art am Zapfel verdorben. Und ich sehe all die Würmer in deinem Magen. Darum hat alles, was du aussprichst, einen Haken. Also stell mir besser keine Fragen. Vergiss meinen Namen und belästig einen anderen. Denn ich teile mit euch nicht einmal mein Elend. Mir gehört nichts, nur all meine Probleme. Und auf mein Grabstein soll stehen, spar deine Tränen. Wo zum Teufel warst du zu Zeiten, als er lebte? Ich will keine Antworten. Gehe auf Feuer, dreh mich nicht um. In den Augen die Wut. Ich will keine Antworten. Gehe auf Feuer, dreh mich nicht um. In den Augen die Wut. Guten Tag, Eriland. Darf ich mich vorstellen? Das ganze Land guckt dumm, aber urteilt nicht vorschnell. Denn ihr seht das Produkt, nicht den Entstehungsprozess. Aber Bruder unter uns, vielleicht verstehst du mich jetzt. Geboren als Sohn eines Revolutionärs und einer persischen Schönheit. Geboren in Marburg und erst einmal pleite. Baba bleibt bei uns beiden und zieht uns aus der direkt in das Dorf, guter Job, Schuldenberg. Aber nichts zu verlieren und der Versuch war es wert. Und nun 20 Jahre Schuften später suchen sie bei seinem Sohn immer noch nach Fehlern, wollen nicht verstehen. Ich bin nicht der Sohn von irgendwem. Da der Staat, wo ich herkomme, ist mein Name angesehen. Aber hier in Deutschland, lass das mal beiseite. Nur wegen meiner Fresse muss ich mich doppelt beweisen. Und sie fragen ernsthaft, warum ich kriminell bin. Weil's mir Spaß macht und ich dabei diese Welt fick. Bruder, dieses Geld stinkt, weil daran Blut klebt. Und deshalb kann es mir nicht gut gehen. Ich will keine Antwort, stell keine Fragen. Gehe auf Feuer, seit tausenden Tagen. Dreh mich nicht um, blick nur nach vorn. In den Augen die Wut, im Herzen der Zorn. Ich will keine Antwort, stell keine Fragen. Gehe auf Feuer, seit tausenden Tagen. Dreh mich nicht um, blick nur nach vorn. In den Augen die Wut, im Herzen der Zorn. Ich will keine Antworten. Gehe auf Feuer. Dreh mich nicht um. In den Augen die Wut. Ich will keine Antworten. Gehe auf Feuer. Dreh mich nicht um. In den Augen die Wut.